Die Angst ist eine Hülle, in der wir uns befinden. Wir sehen ihr in die Augen, es herrscht Leere und Stille. Nur etwas liegt noch zwischen uns und den Dingen. Wieder keine Gedanken. Ich träume von 1000 Sternen in einem Mantel aus Glas, die den Horizont erhellen. Ein Blitz, ein Donnern, ein Baum, der verbrennt. Eine Welle der Demut durchdringt meinen Körper. Sind wir das Licht oder sind wir nur Ströme, die durch die Materie fließen? Unsicherheit überkommt mich. Ich will raus. Es herrscht Leere und Stille. Nur etwas liegt noch zwischen uns und den Dingen. Wieder keine Gedanken. Ich träume von 1000 Sternen in einem Mantel aus Glas, die den Horizont erhellen. Ein Blitz, ein Donnern, ein Baum, der verbrennt. Eine Welle der Demut durchdringt meinen Körper. Sind wir das Licht oder sind wir nur Ströme, die durch die Materie fließen? Unsicherheit überkommt mich. Ich will raus, raus, raus.